beschenkt hier auf dieser großen Welt. Danke sag ich Gott für dich, oh liebe Mama. Du suchst dich um uns, gibst so manchen Rat und begleitest jeden Tag uns mit Gebeten. Und dann wird alles halb so schlimm. Die Hoffnung leuchtet wieder auf. Wird's in meinem Herzen heller, auch ohne Worte ist mir klar. Es ist auf Erden jemand da, der mich versteht, oh Mama, du bist wunderbar. Es ist auf Erden jemand da.